Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Koffer im Schnee. Das Sanatorium lag auf einem Hügel mitten in einer wunderbaren Landschaft, die unsereins nur im Werbefernsehen zu sehen kriegt. Auf dem Parkplatz standen viele schwere Wagen und die meisten Besucher waren in teure Mäntel und Pelze gehüllt. Ich freute mich auf ein fettes Honorar, konnte sich doch, mein neuer Klient, einen längeren Aufenthalt in dieser Nobelherberge leisten. Einen Monat bin ich schon hier. Die Langeweile ist unerträglich, aber ich mache therapeutische Fortschritte. Sie sind gelähmt. Ich hatte einen Schlaganfall, aber ich habe mich gut erholt. Ah. Nur mit den Beinen haut es noch nicht richtig hin. Aber an den Rollstuhl möchte ich mich nicht gewöhnen. Deshalb trainiere ich eisern. Das Gehirn kann defekte Nervenstränge nicht heilen, aber es kann neue legen. Und so können Sie eines Tages auf Ihren Händen gehen. Ja, die Chancen stehen nicht schlecht, dass ich bald schon wieder richtig gehen kann. Sie haben da was. Tatsächlich? Ja, ein Haar. Mich stört sowas. Ich bin froh, dass ich noch welche habe. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Indem Sie mir einen Koffer besorgen. Kein Problem. Ich verlange 2000 im Tag plus Spesen. Das Ganze dauert etwa 6 Stunden... Die Fahrt mit eingerechnet, ich biete Ihnen 600 Franken und eine Bahnkarte. In welchem Schließfach soll ich den Koffer abholen? In den Bergen. Ich bin nur bedingt winterfest. Es ist wärmer geworden. Und genau das ist das Problem. Ich weiß, der Klimawandel macht uns allen zu schaffen. Letzten Dezember habe ich den Koffer in den Bergen irgendwo liegen gelassen. Stunden später kam der große Schnee und der Koffer war unauffindbar. Jetzt taut es und der Koffer wird wieder auftauchen. Sie holen ihn mir. Irgendwo in den Bergen? Es kann sich nur um etwa einen Quadratkilometer handeln. Ich habe die Koordinaten in ein Navigationsgerät eingegeben. Das nehmen Sie mit und dann suchen Sie den Koffer. Und was ist in dem Koffer? Wichtige Unterlagen. Keine Drogen, kein Geld und auch keine Bombe. Versprochen. Nur Papiere und eine DVD. Daten. Nur Daten. Übernehmen Sie den Auftrag? Ich übernahm, obwohl ich kein gutes Gefühl hatte. Zum einen schien Herr Ziller ein Geizhals zu sein und zum anderen die Geschichte mit dem verlorenen Koffer ziemlich weit hergeholt. Als ich am frühen Nachmittag an der Bergstation ausstieg, schien immerhin die Sonne und das kleine Navigationsgerät führte mich weiter in die Höhe. Bitte wenden. Neuberechnung im Gang. Bitte wenden. Neuberechnung im Gang. Bitte wenden. Wie oft soll ich mich denn noch umdrehen? Gehen Sie 50 Meter, dann bitte wenden. Noch einmal und ich werde böse. Neuberechnung im Gang. Bitte wenden. Oh, got some problems? Neuberechnung im Gang. Bitte wenden. Without die Straße und diese Maschine taugt nichts. Das können Sie laut sagen. A map is better in the mountains, you know? Was soll ich mit einer Mappe in den Bergen? Gehen Sie 15 Meter, danach die rechte Ausfahrt benutzen. Jetzt dreht sie völlig durch. Maybe it can help him. Ja, schalten Sie das Ding aus. Ankunft am Ziel. Auf der linken Seite. There must be a button. Wie sagt man, Knopf? Ja, ich habe schon alle Knöpfe gedrückt und die Frau nervt immer noch. Just ignore it. It's just a dumb machine. Ja, aber wie soll ich mich hier zurechtfinden? Try this. It's perfect. Sind darauf auch alle Koffer eingezeichnet? Coffee? Leg to the left, turn right and then you say in coffee house. Ja, ich sehe gar nichts. Die Wege haben ja nicht mal einen Namen. Woher soll ich wissen, wo ich mich gerade befinde? I have to go. Ich gehe jetzt, understand? Can I make a picture of you? Meinetwegen. Just for the memories. Fahren Sie 15 Kilometer Nord, dann in den Kreisverkehr einfahren. Neuberechnung im Gang. Weshalb kann die Frau nicht die Klappe halten? Neuberechnung im Gang. Der Tourist verschwand und ich blieb mit einem Gerät und einer weiblichen Stimme zurück, die mich beide um den Verstand brachten. Nachdem ich über eine Stunde in der Bergwelt umhergeirrt war, entdeckte ich an einer Weggabelung einen anderen leidgeprüften Berggänger. Meine Freude war allerdings von kurzer Dauer. Na, Maloney, hat Ihr Arzt Ihnen Wanderungen verordnet? Oder sind Sie auf der Suche nach einem Klienten, der Sie verlassen hat? Ich teste ein neues Navigationsgerät. Leider ist es so intelligent wie die hiesige Polizei und so stur wie ein Esel. Mit Technik muss man umgehen können, Maloney. Und man muss genug intelligent sein. Erst vor ein paar Wochen versuchte jemand auf der Autobahn zu wenden, weil das Navigationsgerät es so wollte. Sie haben garantiert wieder eine Menge Bücher gelesen. Haben Sie sich dabei noch nie einen Bücherwurm geholt? Wer heute nicht ständig auf dem neuesten Stand ist, der ist weg vom Fenster. Hm. Ihnen kann das egal sein, Maloney, weil Sie einsam und mehr oder weniger arbeitslos sind. Ich aber muss mich gegen jüngere Kollegen behaupten und komplizierte Mordfälle lösen. Mordfälle konnte man auch schon lösen, als es noch kein CSI im Fernsehen gab und die Polizei kein Navigationsgerät benötigte, um den Tatort zu finden. Die Lösung findet man durch Kombination. Aber den Mörder überführen, das ist heute viel einfacher. Kleinste Fasern. Und natürlich die DNA. Jeder lässt am Tatort etwas zurück, auch in den Bergen. Sie haben hier unter dem Schnee eine Leiche gefunden. Ein Berggänger hat zuerst einen Schuh und dann eine Leiche gefunden. Lag bei der Leiche ein Koffer? Wanderer tragen ganz selten Koffer bei sich, Maloney. Wenn Sie ab und zu ein Buch lesen würden, dann wüssten Sie das. Und wo wurde die Leiche gefunden? Weiter unten, etwas abseits des Weges. Wir konnten den Mann schon identifizieren. Weiland, ein Berufskollege. Der Tote war ein Polizist. Ein Privatdetektiv. Noch ein wenig erfolgloser als Sie. Vielleicht wollte er hier in diesem tollen Panorama seinem Leben ein Ende setzen. Wer könnte es ihm verübeln? Privatdetektive bringen sich nicht in den Bergen um. Der Mann ist wahrscheinlich ermordet worden. Die Leiche wird obduziert, danach wissen wir mehr. Vielleicht suchte er auch nach einem Koffer. Wer sagt, dass ich einen Koffer suche? Kombination, Maloney. Ja. Und wenn Sie jetzt noch ein wenig DNA liegen lassen, können wir Sie überführen. Soll ich auf Sie oder neben Sie spucken? Noch sind Sie nicht verdächtig, Maloney. Aber seltsam ist es schon, dass Sie ausgerechnet heute hier auftauchen. Geben Sie sich keine Mühe. Ich gebe die Namen meiner Klienten nicht preis. Es sind gleich mehrere. Sind Sie einer solchen Herausforderung überhaupt noch gewachsen? Mein Dasein besteht wenigstens nicht darin, schlechte Bücher zu lesen und Kreuzworträtsel zu lösen. Wenn der Tote ermordet wurde, dann werden Sie mich früher oder später um meine Hilfe bitten. Weshalb also nicht gleich? Noch wissen wir nicht, wie der Mann zu Tode kam. In den Bergen ist alles möglich. Ein kleiner Fehltritt, ein Schneebrett oder eine plötzliche Schwäche. Gerade ältere Männer neigen dazu, ihre Gesundheit zu überschätzen. Wie geht es mit dem Atmen, Maloney? Keine Beklemmung? Beklemmend ist einzig Ihr Anblick. Ich werde jetzt das Navigationssystem einschalten und mich von der resoluten Dame zu Tale führen lassen. Tun Sie das, Maloney. Wir werden morgen früh einen Suchtrupp losschicken. Ist Ihre Kleidung warm genug, um eine Nacht zu überstehen? Fahren Sie Nord, dann bitte wenden. Wie stellt man so ein Ding wieder auf Fußgänger um? Sprechen Sie mit der Frau. Zeigen Sie Verständnis. Ich dachte, Sie kennen sich mit Technik aus. Ich kann es ja versuchen. Moment. Doch, jetzt sollte es funktionieren. Bitte anschnallen. Wir heben in wenigen Minuten ab. Bitte anschnallen. Er versuchte es noch einmal. Anstelle der Frau hörte man danach einen Mann, der in einer asiatisch klingenden Sprache immer wieder die gleichen Silben wiederholte. Ich machte mich trotzdem auf den Weg und traf, kurz vor dem Eindunkeln, auf einen grimmigen Bergbauern, der mir den Weg zur Bergstation zeigte. Das Navigationsgerät hatte ich beim Polizisten zurückgelassen. Nachdem ich mich aufgewärmt hatte, rief ich meinen Klienten an, erhielt aber die Mitteilung, dass die gewählte Nummer nicht mehr in Betrieb sei. Mit einem schlechten Gefühl fuhr ich in das edle Sanatorium, wo sich all meine bösen Vorahnungen bestätigten. Einen Erzähler gibt es hier nicht. Vielleicht haben Sie sich in der Adresse geirrt? Unten am Hang steht ein städtisches Pflegeheim. Herr Ziller kann sich alles privat leisten, sogar mich. Schön für ihn, aber hier gibt es keinen Patienten, der so heißt. Vielleicht ist er inkognito hier. Er machte auf mich den Eindruck, eine Wirtschaftsgröße zu sein. Er ist Mitte 50, schlank, Stirnglatze und er trägt einen dünnen Schnurrbart. Nein, Das sagt mir nichts. Er saß gestern hier in einem Rollstuhl. Es gab Zeugen. Dann suchen Sie nach den Zeugen. Ich muss mich jetzt um die Essensausgabe kümmern. Wenden Sie sich an Frau Deck. In welche Richtung muss ich mich wenden, um zu Frau Deck zu gelangen? Bitte wenden. Hoppla! Hoppla, Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Benutzen Sie ein Navigationssystem? Ich habe es zumindest versucht. Diese Dinge können ganz schön nerven. Ich hoffe, Sie haben mich nicht allzu sehr verflucht. Jetzt, wo Sie vor mir stehen, würde ich mich gerne noch einmal von Ihnen leiten lassen. Zu Herrn Ziller. Welches Zimmer? Das weiß ich nicht. Der Name sagt mir nichts. Sind Sie sicher, dass er bei uns zu Gast ist? Er hat mir ein Navigationsgerät geliehen. Ich möchte es ihm zurückgeben. Er wird sich sicher bei Ihnen melden. Irgendwie bezweifle ich das. Wie kam Ihre Stimme in das Gerät? Ich habe einen Stimmwettbewerb gewonnen. Aber zweimal würde ich das nicht tun. Egal, wo ich bin. Wenn ich etwas sage, gibt es immer Leute, die sich nach mir umdrehen. Kein Wunder, Sie haben den Leuten das Wenden beigebracht. Gut verdient habe ich damit nicht. Aber egal. Es war eine lustige Erfahrung. Sie schaute auf die Uhr und ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Ich gab ihr meine Karte und ging. Unterwegs versuchte ich herauszufinden, wo mein Klient wohnte. Doch die wenigen Zillers, die ich anrief, waren entweder zu jung, zu alt oder zu weiblich. Im Polizeipräsidium hatte man dafür Neuigkeiten für mich. Na, Maloney, wie fühlt man sich kurz vor der Verhaftung? Sie wollen mich verhaften. Sie waren am Tatort. Sie hinterließen Spuren. Und Sie hatten ein Motiv. Wovon reden Sie? Weiland. Ihr Kollege, er ist erschossen worden gestern. Der Tote wurde erschossen, als ich auf den Berg wanderte. Üble Sache, Maloney, aber es wird noch viel übler für Sie. Lassen Sie mich raten. Beim Toten wurde meine Visitenkarte gefunden. Es gibt einen Zeugen. Er behauptet, dass er den Mörder fotografiert hat. Na, das ist doch wunderbar. Haben Sie den Mann schon identifiziert? Und ob wir das haben? Ich glaube nicht, dass es noch jemand gibt, der so aussieht. Das bin ja ich. Der Zeuge ist seiner Sache sicher. Ein Tourist. Reist heute noch ab. Ist aber bereit, für einen Prozess zurückzukommen. Der Mann, der mich gestern fotografiert hat, lügt. Sie sollten versuchen herauszufinden, weshalb er lügt. Ich weiß nicht, Maloney. Irgendwie ist das unlogisch. Der Mann macht einen glaubhaften Eindruck. Während Sie keine vernünftige Erklärung dafür haben, weshalb Sie gestern auf dem Berg waren. Ein Klient heuerte mich an, um im Schnee nach einem Koffer zu suchen. Einen Koffer? Ja. Im Schnee? Ja. Und das soll Ihnen jemand glauben. Ich sage es ja nicht gern, Maloney. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Das können Sie nicht mit mir machen. Ich werde mich beim Programmdirektor von DRS3 beschweren. Wir haben bei der Leiche ein Haar gefunden. Es sieht Ihren Haaren nicht unähnlich. Sie sollten in einen DNA-Test einwilligen, Maloney. Solange es nicht um einen Vaterschaftstest geht. Es geht um Mord, Maloney. Sie sind unser Hauptverdächtiger. Sollten Sie nicht innerhalb 24 Stunden den wahren Täter finden, bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie festnehmen zu lassen. Widerwillig hinterließ ich bei der Polizei meine DNA und das Versprechen, mich alle 6 Stunden telefonisch zu melden. Der Polizist händigte mir das Navigationsgerät aus und ich versuchte, gespeicherte Routen zu aktivieren. Nachdem ich in einem teuren Restaurant und an einer Tankstelle landete, führte mich die dritte Route zu einer Adresse. Außer mir wohnt in diesem Haus niemand. Die Wohnungen stehen alle leer. Es steht eine große Sanierung an. Wenn ich jetzt noch vermiete, bringe ich die Leute nicht mehr raus. Und weshalb sollte jemand in einem Navigationsgerät diese Adresse speichern? Keine Ahnung, vielleicht wollte er zu Portman? Und wer ist Portman? Er sagt, dass er Privatdetektiv ist, hat unten 2 Räume gemietet, zieht nächsten Monat aus. Als ich klingelte, öffnete niemand die Tür. Hab ihn schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sie sollten nachsehen, ob er noch am Leben ist. Weshalb sollte ich? Er hat die Miete im Voraus bezahlt. Das ist natürlich ein Argument. Schauen Sie doch selber nach, hier. Dieser Schlüssel passt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden beschlich mich ein ungutes Gefühl. Und auch diesmal sollte es mich nicht täuschen. Als ich unten die Tür zu Portmans Detektei öffnete, hörte ich hinter mir vertraute Stimmen. Das ist der Mann, eindeutig. Verhaften Sie ihn. Irgendwie kommen in letzter Zeit alle Frauenstimmen bekannt vor. Es reicht, Maloney. Sie hatten Ihre Chance. Jetzt muss ich handeln. Er ist bewaffnet. Am besten erschießen Sie ihn. Ist Portman tot? Und diese Frau gibt sich als Zeugin aus, die gesehen hat, wie ich meinen Kollegen erschossen habe. So ist es, Maloney. Die Frau arbeitet in einem Sanatorium. Macht sie das zu einer schlechteren Zeugin? Das ist alles inszeniert. Jemand will mich hinter Gitter bringen. Ich habe den Mann nie zuvor gesehen. Erst als er hier reinstürmte und den anderen Mann erschoss. Und weshalb waren Sie hier? Das ist irre und relevant, Maloney. Die Frau muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie Zeugin eines Mordes ist. Sie hingegen sind verhaftet auf der Stelle. Vorsicht, er flieht. Tatsächlich rannte ich an ihr vorbei und stupste die dreiste Lügnerin zum Polizisten, der die Frau auffing. Ich machte mich aus dem Staub und verkroch mich in eine Bar. Dort überlegte ich, wie ich der Schlinge, die sich um meinen Hals zog, entkommen konnte. Meine Berufserfahrung war mir immerhin hilfreich auf der Flucht. Vermied ich es doch, mich auffällig zu bewegen oder einer Polizeistreife in die Arme zu laufen. Da ich davon ausging, dass mein Büro überwacht wurde, verbrachte ich die nächsten Stunden in Schnellimbissbuden und Kaufhäusern, bis ich einen Anruf erhielt. Danach setzte ich mich in einen Zug. Zwei Morde gehen mir zu weit. Als Verdächtiger ist mir bereits einer zu viel. Sie gehören auch zum lustigen Spiel. Steckt den Maloney ins Gefängnis. Es geht um sehr viel Geld. Sie werden fürs Lügen bezahlt. Es geht um ein krankes Kind, dem ich eine Operation bezahlen möchte. Und diese Seifenoper soll ich Ihnen abkaufen? Ach, nicht wirklich. Wie kam Ihre Stimme auf das Navigationsgerät? Das Gerät ist manipuliert. Was immer Sie gedrückt hätten, es hätte Sie zu dem Ort geführt, wo Sie dem Touristen begegnet sind. Und der Tourist war auch nicht echt. Er ist Engländer, lebt aber schon lange in der Schweiz. Andrew Hicks. Er arbeitet als Akrobat, bis er einen Unfall hatte. Lassen Sie mich raten. Auch er hat ein krankes Kind und auch er hat nur aus edlen Motiven gehandelt. Wir brauchten beide Geld. Und Ihre Kollegin im Sanatorium? Die Cornelia hat mich bezahlt. Das Geld kommt von ihr. Sie hat sozusagen das Personal rekrutiert. Und der Mann im Hintergrund ist dieser Herr Ziller. Andrew kennt ihn. Und ich befürchte, dass Andrew deshalb in Gefahr ist. Ach, Sie sind gar nicht hier, weil Sie mich vor dem Knast bewahren möchten. Es geht nur um diesen Andrew. Er ist drauf und dran, einen riesigen Fehler zu machen. Er möchte noch mehr Geld von Ziller erpressen. Dann wird es nicht lange dauern, bis jemand behauptet, dass ich diesen Hicks ermordet habe. Sie müssen das verhindern. Er trifft sich in 2 Stunden mit Ziller. Soll ich Sie hinführen? Ich kann das gut. Ich verzichtete auf Ihre Navigation und machte mich alleine auf den Weg. Nicht aber ohne die Polizei zu verständigen. Der Treffpunkt war eine Bushaltestelle außerhalb der Stadt. Als ich ausstieg, erkannte ich sofort den nervösen Erpresser. Ich gesellte mich zu ihm. Verschwinden Sie. Da schau her, der Tourist aus den Bergen spricht schon fast wie ein Einheimischer. Lassen Sie McEnroe. Das werde ich nicht tun. Wegen Ihnen sucht die Polizei nach mir. Not my problem. Ihr Problem ist noch viel größer. Erpresser sterben schnell und einsam. Hat Veronica mit ihm gesprochen? Sie hat Angst. Sie ist nicht gemacht für so etwas. Es ist meine große Chance. Ich kann endlich ein neues Leben beginnen. Ziller wird zahlen. He knows, dass er mir vertrauen kann. Weiß ich das tatsächlich? What the fuck? Ich hätte sie nicht wiedererkannt. Was die plastischen Chirurgen doch alles zustande bringen. Sie sehen 10 Jahre älter aus und 3-mal hässlicher als jüngst im Rollstuhl. Und Sie werden gleich ziemlich tot aussehen. Die Polizei ist bereits unterwegs. Sie haben keine Chance. Und ob ich die habe? Andrew, ich habe das Geld dabei. Wenn Sie Maloney töten, kriegen Sie das Geld. Ich soll ihn ermorden? Jetzt, sofort. Erwürgen Sie ihn, erschlagen Sie ihn, egal wie. Er ist verrückt. Sie sollten ihm eins auf die Rübe geben. Das wird er nicht tun. Shit! Die Polizei, wir müssen weg, come on! Sie bleiben und töten Maloney. Ich werde die Polizei ablenken. Hicks schaute sich ratlos um, während Ziller eine Waffe zog und damit in die Luft schoss. Da er innerhalb weniger Sekunden alle Patronen verbrauchte, war es für die Polizei ein leichtes, ihn festzunehmen. Danach blieben eine Menge Fragen. Dieser Fall wird wegen seiner komplexen Dings in die Polizeigeschichte eingehen. Ein Privatdetektiv tötet zwei andere Privatdetektive. Wann hat es das schon einmal gegeben? Es stimmt zwar, dass zwei Privatdetektive tot sind, aber Meloni lebt und ist unschuldig. Er ist ein skrupelloser Mörder. Ich habe ihn überführt. Und ich habe einen Zeugen. Er wollte, dass ich ihn töte, aber ich habe es nicht gemacht. Maybe ich bin doch ein guter Mensch und sollte back to Veronica. Sie sollten back zur Wahrheit. Er steckt mit diesem Maloney unter einer Decke. Raffiniert die beiden. Zuerst beschuldigt er ihn, dann will er ihn töten. Und weshalb sollte ich zwei Privatdetektive umbringen? Das liegt doch auf der Hand. Konkurrenz aus dem Weg schaffen. Wir haben herausgefunden, dass sowohl Portman als auch Weiland für eine Frau Ziller gearbeitet haben. Die beiden haben sie beschattet und beim Ehebruch ertappt. Meine Familie wurde zerstört durch die Arbeit dieser Schnüffler. Ich hasse alle Privatdetektive. Und deshalb wollten Sie Maloney die beiden Morde anhängen? Meine Frau hat mich verlassen, wegen eines Seitensprungs. Dabei habe ich mich nur mit einer Frau getroffen, die ich auf www.dieperfekteliebhaberin.ch gefunden habe. Aber sie war nicht perfekt. Meine Frau ist perfekt, aber... Meine Frau hat mich verlassen. Sie hätten sich auf www.wiefindeicheineneueperfekteFrauundLiebhaberin.ch weiterbilden können. Ich will keine andere Frau. Ich will meine Dorothee zurück. He's crazy. Put him in eine Anstalt. Ich fasse zusammen. Zwei Privatdetektive beschatten einen Mann, der sich mit einer Liebhaberin.ch trifft und danach von PhilippMaloney.ch verlassen wird. Herr Hicks.ch beschuldigt Maloney.ch und belügt die Polizei.ch. Amen.ch. Einer nach dem anderen hätte ich aus dem Weg geräumt, bis es keine Privatdetektive in der Stadt mehr gegeben hätte. Alle weg! Sie haben mein Leben zerstört. Privatdetektive sind zwar auch nur Menschen, aber ich kann ihren Ärger verstehen, Herr Ziller. Leider können wir Mord nicht tolerieren und auch keine gekauften Zeugen. Verhafte Sie deshalb im Namen von Gerechtigkeit.ch. Und was ist mit mir? Ich bin nicht von Switzerland. I don't know the Gesetze here. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, I'm sorry. Erpressung ist weltweit strafbar. Genau, er wollte mich erpressen. Er ist keinen Deut besser als dieser Privatdetektiv. Und die beiden Frauen können sie auch verhaften. Mein Leben ist so oder so zerstört. Aber den jungen Frauen... Diesem Mann wird es richtig wehtun, ins Gefängnis zu wandern. Der Polizist sortierte seine Notizen, was unendlich lange dauerte. Nachdem Ziller und Hicks abgeführt waren, fuhr ich zurück in mein Büro, wo ich bereits erwartet wurde. Die Polizei sucht mich. Kann ich mich eine Nacht lang bei Ihnen verstecken? Und am nächsten Morgen behaupten Sie, dass ich über Sie hergefallen bin. Ziller hat uns alle manipuliert mit seinem Geld und seinem Hass. Wissen Sie, weshalb ich mitgespielt habe? Sie möchten einem kranken Kind eine Operation ermöglichen. Nein, ich wurde mit 16 von einem Ladendetektiv erwischt. Seitdem hasse ich Detektive. Und jetzt suchen Sie ausgerechnet bei mir ein Versteck. Vielleicht gefallen Sie mir. Fallen Sie nicht auf Sie herein. Was denn noch ein nächtlicher Gast? Auf einen flotten Dreier bin ich gar nicht vorbereitet. Ziller war der Anstifter, aber nicht der Mörder. Das Navigationssystem stammt von ihr. Na und? Jeder besitzt heutzutage eins. Aber nicht auf jedem sind die Routen zu zwei Mordopfern gespeichert. Ich wollte endlich ernst genommen werden. Ziller hat mich ernst genommen. Und ich kann seinen Hass nachvollziehen. Ich habe einst wegen eines Ladendetektivs meine Lehrstelle verloren. Und wo haben Sie Ziller kennengelernt? Er hatte einen Zusammenbruch, nachdem seine Frau ihn verlassen hat. Er kam in die Klinik und erzählte mir seine Geschichte. Und dass er sich an den Privatdetektiven rächen wolle. Das war ganz in meinem Sinne. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich niemals mitgespielt. Ach was, für Geld würdest du noch viel mehr tun. Bevor sich die beiden Frauen in die Haare gerieten, ging ich dazwischen. Frau Richter wurde verhaftet und Frau Deck verschwand spurlos. Mich aber begleitet sie immer wieder mal, wenn ich aus Langeweile das Navigationsgerät einschalte und mich mehrmals wenden lasse. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Koffer im Schnee.